Erster Jesus kam zurück nach Kapernaum. Die Leute hörten, dass er wieder da ist. Zweiter, viele Leute kamen zu ihm. Es war sehr voll, auch vor der Tür. Jesus sprach zu ihnen. Dritter, einige Männer brachten einen Mann, der nicht laufen konnte. Vier Männer trugen ihn. Vierter, sie konnten nicht zu Jesus kommen, weil so viele Leute da waren. Sie machten ein Loch in das Dach und ließen den Mann auf einer Matte herunter. Fünfter, Jesus sah, dass sie glaubten. Er sagte zu dem Mann, deine Sünden sind vergeben. Sechster, einige Lehrer saßen da und dachten, siebter, wie kann er das sagen? Das ist nicht richtig. Nur Gott kann Sünden vergeben. Achter, Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte, warum denkt ihr das? Neunter, was ist einfacher? Zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf und geh? Zehnter, ich will euch zeigen, dass ich die Macht habe, Sünden zu vergeben. Dann sagte er zu dem Mann. Elfter, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Zwölfter, der Mann stand sofort auf. Er nahm seine Matte und ging weg. Alle Leute sahen es und waren sehr überrascht. Sie lobten Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Dreizehnter, Jesus ging wieder zum See. Viele Leute kamen zu ihm und er lehrte sie. Vierzehnter, Jesus sah Levi, der Zöllner war. Er sagte zu ihm, komm mit mir. Levi stand auf und folgte Jesus. Fünfzehnter, Jesus aß in Levis Haus. Viele Zöllner und Sünder aßen mit Jesus und seinen Freunden. Viele Leute folgten Jesus. Sechzehnter, einige Lehrer sahen, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern aß. Sie fragten seine Freunde, warum ist er mit solchen Leuten? Siebzehnter, Jesus hörte das und sagte, gesunde Leute brauchen keinen Arzt. Ich bin gekommen, um Sündern zu helfen, nicht guten Menschen. Achtzehnter, die Freunde von Johannes und die Pharisäer fasteten oft. Sie fragten Jesus, warum fasten deine Freunde nicht? Neunzehnter, Jesus sagte, müssen die Hochzeitsgäste traurig sein, wenn der Bräutigam da ist? Nein. Solange der Bräutigam da ist, können sie nicht fasten. Zwanzigster, aber es wird eine Zeit kommen, wenn der Bräutigam weg ist. Dann werden sie traurig sein und fasten. Einundzwanzigster, Mann nimmt keinen neuen Stoff für ein altes Kleid. Sonst reißt der neue Stoff das alte Kleid kaputt und das Loch wird größer. Zweiundzwanzigster, Mann füllt keinen neuen Wein in alte Säcke. Sonst platzen die Säcke und der Wein ist weg. Man füllt neuen Wein in neue Säcke. Dreiundzwanzigster, einmal ging Jesus am Sabbat durch ein Feld. Seine Freunde pflückten Getreide, um es zu essen. Vierundzwanzigster, die Pharisäer sagten zu Jesus, schau. Deine Freunde tun etwas, das am Sabbat nicht erlaubt ist. Fünfundzwanzigster, Jesus sagte, habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Freunde hungrig waren? 26. David ging in das Haus Gottes und aß das Brot, das nur die Priester essen dürfen. Er gab auch seinen Freunden davon. 27. Jesus sagte, der Sabbat ist für die Menschen da, nicht die Menschen für den Sabbat. 28. Deshalb bin ich, der Menschensohn, auch Herr über den Sabbat.